Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Wissen Sie dieses Detail über die Deutschen? An den ersten warmen Tagen im Jahr stellen sie sich draußen in die Sonne. Und im Sommer sind die Terrassen der Bars und Cafés bis in die Abendstunden voll. So wie man das aus anderen Ländern kennt. Ist dieser Sonnenkult eine Reaktion auf lange Winter? Oder vielleicht der Wunsch, im Sommer etwas Farbe im Gesicht zu bekommen? Man müsste einmal die Deutschen fragen. Und dabei nicht nur die Weißen, sondern auch nicht weiße Deutsche. Egal, was das Motiv ist. Für viele heißt es, in die Sonne. Und wo kann man mehr davon bekommen als in einem Strandkorb? Diese Bank mit Dach ist ein legendäres Stück deutsche Strandkultur. Clemens Hoffmann weiß, wie es damit angefangen hat und was dieses Möbel so typisch deutsch macht. Planen Sie im Sommer einen Urlaub in einem deutschsprachigen Land? Dann helfen Ihnen vielleicht ein paar Vokabeln fürs Hotel. Die Leute an der Rezeption freuen sich bestimmt, wenn Sie einmal ein Gespräch auf Deutsch versuchen. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Camping, Pässe und populäre Namen. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Welche Region ist bei ausländischen Campinggästen besonders populär? Campingboom in Deutschland. Direkt in der Natur. So machen mehr und mehr Menschen in Deutschland am liebsten Urlaub. Rund 42,3 Millionen Übernachtungen hat es letztes Jahr auf Campingplätzen gegeben. So viele wie noch nie. Nach Informationen des Statistischen Bundesamts sind das 5,2% mehr als 2022 und 18,2% mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahlen zeigen einen längeren Trend. Denn außer in den Pandemiejahren 2020 und 2021 steigt die Zahl der Campingübernachtungen schon seit 10 Jahren. Die populärste Region war 2023 die Ostsee in Schleswig-Holstein mit rund 3,5 Millionen Übernachtungen. Aber auch im Schwarzwald campen die Leute sehr gern. 2,6 Millionen Übernachtungen. Die Bergregion in Südwestdeutschland ist bei Campinggästen aus anderen Ländern besonders beliebt. Welche Region ist bei ausländischen Campinggästen besonders populär? Der Schwarzwald, die Bergregion im Südwesten Deutschlands, ist bei Campinggästen aus anderen Ländern besonders populär. Text 2. Wie lange muss jemand im Land gelebt haben, um einen deutschen Pass zu bekommen? Schneller zum Pass. Den deutschen Pass bekommen. Eine lang erwartete Reform macht das ab dem 27. Juni einfacher möglich. Eins der neuen Prinzipien ist, dass Menschen ihre alte Staatsangehörigkeit neben der deutschen behalten dürfen. Außerdem kann man den deutschen Pass früher bekommen, nämlich nach 5 und nicht mehr erst nach 8 Jahren im Land. Bei besonderen Integrationsleistungen nach 3. Einfacher wird es auch für in Deutschland geborene Kinder von Eltern aus einem anderen Land. Diese Kinder können jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als 5 Jahren legal in Deutschland lebt. Wie lange muss jemand im Land gelebt haben, um einen deutschen Pass zu bekommen? 5 Jahre und bei besonderen Integrationsleistungen nur 3. Danach kann man den deutschen Pass bekommen. Text 3. In welcher Zeit waren Namen wie Michael, Johannes und Andreas auch noch populär? Sophia und Noah am populärsten. In Deutschlands Geburtskliniken, auf den Spielplätzen und in den Kindergärten gibt es ein paar Emilias weniger. Mehrere Jahre lang war der Name die bundesweite Nummer 1 im Ranking der populärsten weiblichen Babynamen. 2023 hat sich das geändert. Zum ersten Mal heißen mehr Babys Sophia oder Sophie. Bei den männlichen Namen bleibt Noah auf dem ersten Platz. Dort steht er seit 2019. Direkt danach kommt 2023 Matteo. Komplett neu in den Top 10 sind außerdem die Namen Lia und Liam. Das Ranking publiziert seit 1977 die Gesellschaft für deutsche Sprache, GFDS. Die Daten zu fast 900.000 Namen bekommt sie von ca. 750 Standesämtern. Damit macht die GFDS auch regionale Hitlisten. So ist in ein paar Bundesländern zum Beispiel ein anderer männlicher Vorname am populärsten. In Berlin, Hamburg und Bremen steht der arabische Name Mohammed auf Platz 1. Einen Trend sieht die GFDS bei Zweitnamen. Rund 63% der Kinder bekommen von ihren Eltern nur einen Vornamen. Aber die Zahl der Babys mit zwei Namen wird größer. 2023 haben schon mehr als ein Drittel einen Zweitnamen. Bei diesem sieht die GFDS ein Comeback von in den 70er und 80er Jahren besonders populären jungen Namen, nämlich Michael, Johannes und Andreas. Und noch ein Blick über die Grenzen. In der Schweiz sind Emilia und Noah die Nummer 1, in Österreich Emma und Maximilian. In welcher Zeit waren Namen wie Michael, Johannes und Andreas auch noch populär? In den 70er und 80er Jahren waren Michael, Johannes und Andreas besonders populäre Jungennamen. Ach, wie schön! Die warme Sonne kann richtig gut tun. Besonders, wenn man das ganze Jahr lang noch nicht wirklich lange draußen war. So ganz ungefährlich ist das aber nicht. Denn viele Deutsche starten ganz weiß in den Sommer und werden in den heißeren Monaten auch nur für kurze Zeit braun. Oder ganz im Gegenteil, sie werden ganz schnell rot. Die Natur will es so. Und bis zum nächsten Sommer will man selbst nur wenig daraus lernen. So passt zu jedem in die Sonne Ruf vielleicht auch ein skeptisches oder lieber doch nicht. Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Und unsere Hautfarbe ist natürlich genetisch, bei den meisten Deutschen zum Beispiel, sehr hell. Aber sie reagiert auch schnell auf Sonnenlicht und ändert dann ihre Farbe. Welche Wörter passen dazu? Wiederholen Sie nach dem Signal. Blass. Nach einem langen Winter mit nur wenig Sonnenlicht sind wir alle etwas blasser als davor. Blass ist etwas negativer als das Wort hell. Schützen. Was schützt gegen Sonnenlicht? Klar, Kleidung und Cremes. Sie helfen also, dass man keine negativen Effekte davon hat. Der Lichtschutzfaktor. Sonnencremes haben einen Lichtschutzfaktor. Der Faktor 50 zeigt zum Beispiel, diese Creme schützt besonders gut gegen die Sonne. Sich bräunen. Wollen Sie brauner werden? Dann können Sie sich bräunen. Also in der Sonne warten, bis Ihre Haut eine dunklere Farbe bekommt. Der Sonnenbrand. Aua, das tut weh. Beim Sonnenbrand ist die Haut ganz rot. Hier hat jemand nicht aufgepasst. Das scheint dir ja wichtig zu sein. Die Sonne scheint, klar. Aber hier bedeutet scheinen so aussehen, dass man denkt, etwas ist so. Das scheint dir ja wichtig zu sein. Jill aus der Scheinwerferstraße trifft ihre Nachbarin Jojo im Drogeriemarkt. Jojo, was machst du denn hier? Jill, hi. Ach, das frage ich mich auch. In letzter Zeit denke ich, ich kaufe öfter im Drogeriemarkt als im Supermarkt. Ha, das stimmt. Ich arbeite fast jeden Tag und sehe dich nie. Bekommst du dort als Angestellte nicht eigentlich auch Rabatt? Leider nicht. Und ganz ehrlich, hier sind viele Sachen so viel günstiger als bei uns. Aber ja, ich bin ja eigentlich auch nur hier, weil ich noch eine Sonnencreme für morgen brauche. Stimmt. Es wird ja endlich mal wieder richtig schön. Aber Jill, ich hoffe, deine Sonnencreme hat keinen zu hohen Lichtschutzfaktor. Doch. Dafür ist eine gute Sonnencreme doch da, oder? Sie soll mich gut gegen die Sonne schützen. Schlecht wäre es, wenn sie einen zu niedrigen Lichtschutzfaktor hätte. Ach, Jill, du musst noch viel lernen. Ich als Rothaarige weiß, wovon ich spreche. Also, meine Cousine hat auch rote Haare und die kriegt jeden Sommer Sonnenbrand. Aber das ist es ja genau, Jill. Man muss sich permanent etwas bräunen. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Sonst bleibt man ja total blass. Wäre das denn so schlimm? Das fragst du so einfach. Du bist ja nicht in meiner Situation. Du wirst ja immer total schnell braun. Und bei mir kommt noch etwas dazu. Wie du weißt, kommt mein Freund Luis aus Mexiko. Neben ihm fühle ich mich immer total blass. Verstehe. Das scheint dir ja wirklich wichtig zu sein. Oh ja. Aber nach diesem Einkauf werde ich perfekt ins Wochenende starten. Verschiedene Sonnencremes, die After Sun Lotion, ein spezielles Öl, mit dem ich schneller braun werde. Ich mache das wie ein Profi. Nur Acrylfarben nicht. Na dann, mal sehen, wie braun du bist, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Genau. Bis bald, Jill. Haben Sie gut aufgepasst? Hören Sie jetzt ein paar Aussagen zum Dialog. Sind sie richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Aussage 1. Jojo gibt lieber ein Produkt mit Farbe auf ihre Haut, um braun auszusehen. Falsch. Sie benutzt verschiedene Sonnencremes, eine After Sun Lotion und ein spezielles Öl, um schneller braun zu werden. Aussage 2. Jojo empfiehlt Sonnencremes mit einem niedrigen Lichtschutzfaktor. Richtig. Aussage 3. Jill erzählt, ihre Cousine hat jeden Sommer Sonnenbrand. Richtig. Denn Jill sagt, meine Cousine hat auch rote Haare und die kriegt jeden Sommer Sonnenbrand. Ist Ihnen heiß, dann brauchen Sie eine Abkühlung. Damit wird Ihr Körper etwas kühler. Was passt noch zu einem Tag am Wasser? Wiederholen Sie. Sich eincremen. Wer vorsichtig ist, cremt sich ein. Das bedeutet, Sonnencreme auf die eigene Haut geben. Einwirken. Jetzt muss die Creme nur noch kurz einwirken, sonst hat sie keinen Effekt und das Wasser wäscht die Creme einfach von der Haut. Die Bräune. Für die optimale Bräune brauchen Menschen mit heller Haut nicht nur Zeit und Sonne. Auch Sonnencreme hilft, denn dann wird man nicht rot. Die Sommersprossen. Das sind mehrere kleine braune Punkte auf der Haut. Besonders Menschen mit hellerer Haut haben Sommersprossen. Aber auch andere bekommen manchmal diese kleinen Punkte, wenn sie länger in der Sonne sind. Unsensibel. Manche Kommentare verletzen die Gefühle von anderen, zum Beispiel, weil man nicht auf die spezielle Situation der anderen Person achtet. Diese Kommentare sind dann unsensibel. Das war total daneben. Wer erkennt, dass die eigenen Wörter unsensibel waren, kann auch ganz ehrlich sagen, sorry, das war total daneben. Dieser Ausdruck aus der Alltagssprache bedeutet, das war falsch und blöd. Ein paar Wochen später ist Jojo mit Luis zusammen im Urlaub. Am Mittelmeer ist es gerade noch heißer als in Deutschland. Schatz, kommst du mit ins Wasser? Auf gar keinen Fall. Was? Warum das denn nicht? So eine Abkühlung würde uns beiden doch bestimmt guttun, oder nicht? Das würde sie bestimmt. Aber ich habe doch frisch das Bräunungsöl auf der Haut. Das muss jetzt erstmal mindestens eine halbe Stunde lang einwirken. Ach komm schon, das kannst du doch auch einfach nochmal machen, wenn wir wieder aus dem Wasser raus sind. Ich creme dir dann auch den Rücken ein, mit extra Massage. Nein, nein, danke. Boah, Schatz, findest du nicht, dass es langsam nicht auch mal genug ist mit deinem Bräunungsprogramm? Das kannst du natürlich leicht sagen. Du wirst ja super schnell braun. Jojo, ich finde, dass du gerade ein bisschen unsensibel bist. Ich verstehe ja, dass du braun werden willst. Aber für mich zum Beispiel ist meine Bräune nicht immer nur positiv. Und das, obwohl ich in Deutschland bestimmt nicht der einzige Nicht-Weiße bin. Trotzdem meinen die Leute immer schnell, dass ich ja gar kein Deutscher sein kann. Das ist manchmal schwierig für mich. Ach, Luis, entschuldige bitte. Daran habe ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Für mich bist du einfach mein Luis. Aber du hast recht. Mein Kommentar war total daneben. Ist ja gut. Ich weiß ja, dass du das nicht böse meinst. Und ich mag es ja auch, wenn du ein bisschen in der Sonne warst. Ach so? Wirklich? Ja, wegen der Sommersprossen, die du dann kriegst. Deine Sommersprossen sind das Beste. Ach, du bist süß. Aber Moment mal, machst du mir jetzt nur Komplimente, damit ich mit dir ins Wasser komme? Vielleicht. Klappt es denn? Was stimmt? Sie hören Fragen mit drei Optionen. Wählen Sie die richtige Option. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Frage 1. Hat sich Jojo gerade mit After Sun Lotion, Bräunungsöl oder Sonnencreme eingecremt? Jojo hat sich gerade mit Bräunungsöl eingecremt. Frage 2. Ist Luis Deutscher, oft der einzige Ausländer oder in vielen Situationen der einzige Nicht-Weiße? Luis ist Deutscher. Wegen seiner Hautfarbe meinen die Leute aber schnell, dass er ja gar kein Deutscher sein kann. Frage 3. Mag Luis besonders die roten Haare, die kleinen Punkte auf der Haut oder die Stimme von Jojo? Luis mag Jojos Sommersprossen besonders. Sind Sie nach dem Tag am Strand krebsrot? Dann sind Sie so rot wie das kleine Tier mit der harten Haut, das im Wasser und an Land lebt. Krebs ist aber auch eine Krankheit, bei der Tumore entstehen. Welche Wörter gibt es noch rund um die Effekte der Sonne? Wiederholen Sie. Sich schälen. Extremer als die rote, verletzte Haut ist dieses Phänomen. Sie schält sich. Dabei gehen dünne, trockene Hautteile einfach weg vom Körper. Das passiert oft nach einem Sonnenbrand. Fixiert sein auf. Sind Sie fixiert auf dieses eine Schönheitsideal? Dann können Sie an nichts anderes denken und Ihre Fixierung ist fast schon ungesund. Die Quittung bekommen für. Wer unvorsichtig ist und jedes Risiko ignoriert, sieht schnell die schlimmen Konsequenzen. Schlechtes Karma sagt dann also, dafür bekommst du jetzt die Quittung. Altern. Das ist ein Synonym für Älterwerden. Nicht nur der Mensch als Ganzes altert, auch die Haut altert natürlich. Die Falten. Ein Zeichen dafür, dass man altert, sind Falten, also tiefe Stellen in der Haut. Manche Menschen haben auch als Teil ihrer Mimik Falten an den Augen und wenn sie lachen, unabhängig vom Alter. Der Echsenmensch. Dieser Mensch existiert nicht wirklich. Oder vielleicht doch? Auf Online-Memes sieht diese Person aber aus wie ein Reptil. Zurück in Deutschland trifft Jojo wieder zufällig ihre Nachbarin Jill. Jojo, was für ein Zufall, jetzt treffen wir uns hier wirklich schon wieder. Wie war dein Urlaub? Zeig dich mal, bist du braun geworden? Oder hast du die Quittung für deinen Bräunungswahn bekommen und deine Haut schält sich überall? Hey, woher so viel Schadenfreude? Du selbst bist ja noch genauso blass wie bei unserer letzten Begegnung. Zum Glück, aber ich sehe schon, du hast zwar keinen Sonnenbrand, aber so viel Bräune hast du auch nicht bekommen. Hat dein genialer Plan nicht geklappt? Ach, hör mir auf. Ich war mitten in meinem genialen Plan. Dann habe ich erst mal gemerkt, dass ich viel zu sehr darauf fixiert war. Das war echt nicht so fair gegenüber Luis. Aber damit war das Thema erledigt, oder? Naja, eigentlich war es das. Aber dann lief so ein krebsroter Mann an uns vorbei. Ich sage es dir, Jill. Der Kerl war am ganzen Körper von der Sonne verbrannt. Ja, die Leute sieht man bei jedem Strandbesuch. Hautkrebs lässt grüßen. Aber nicht nur das, Jill. Luis meinte dann bloß zu mir, oha, in ein paar Jahren wird der so viele Falten haben, dass der aussieht wie ein Echsenmensch. Naja, du lachst, aber so ist es. Die Sonne lässt die Haut sehr schnell altern. Das wusstest du nicht? Nein, irgendwie wissen das alle außer mir. Und jetzt? Jetzt, wo ich das weiß, kaufe ich gerade einen riesigen Haufen Sonnencreme mit dem höchsten Lichtschutzfaktor, den ich finden kann. Braun werden ist vielleicht nicht so wichtig, aber früh gealterte Haut, das geht gar nicht. Aber Anti-Aging-Kosmetik kaufst du jetzt nicht, oder? Da hast du eigentlich keine dumme Idee. Haben Sie auch nichts verpasst? Dann beantworten Sie nun diese Fragen zum Dialog. Sprechen Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Für welche Erklärung benutzt Luis das Wort Echsenmensch? Echsenmenschen gibt es nur in Memes. Aber für Luis sind sie auch ein passendes Sprachbild. So sehen Menschen aus, deren Haut sehr stark gealtert ist. Sie haben deshalb schon viele Falten. Aufgabe 2. Welche Idee gibt Jill Jojo unfreiwillig mit ihrer ironischen Frage? Jill fragt Jojo, aber Anti-Aging-Kosmetik kaufst du jetzt nicht, oder? Und eigentlich möchte sie damit zeigen, dass das eine dumme Idee ist. Jojo meint aber genau das Gegenteil. Sie findet das eigentlich keine dumme Idee. Herzlich willkommen, Herr Sommer. Schön, dass Sie heute hier sind. Und schön, dass Sie uns den Sommer mitgebracht haben. Auf jeden Fall. Das macht auch mich froh. Sind Sie denn bereit für unsere erste Frage? Gerne. Lassen Sie uns loslegen. Gut. Also, hier ist Ihre erste Frage. Welches Verb funktioniert nicht mit dem Reflexivpronomen sich? Ist es A. bräunen, B. eincremen oder C. einwirken? Ich kann mich natürlich eincremen. Oder jemand anderes macht das. Ha, klar. Das natürlich auch. Und gut ist es auch, wenn ich braun werden will. Ich will mich nämlich langsam bräunen und nicht einfach nur schnell rot werden. Verstehe. Und Ihre Antwort ist also? C. Einwirken. Denn nur die Sonnencreme wirkt ja ein. Ich kann mich nicht einwirken. Richtig. Es ist meistens so, man cremt sich ein und bräunt sich. Aber einwirken, das tut die Creme ganz von allein. Das funktioniert nicht mit dem Reflexivpronomen sich. Weiter zur nächsten Frage. Welcher Effekt der Sonne tut nicht weh? Ist es A. die Haut schält sich, B. das Gesicht zeigt Sommersprossen oder C. man bekommt Sonnenbrand? Oh wow, das hatte ich alles selbst schon mal. Und? Hat es wehgetan? Und wie? Ich kann Ihnen sagen, wenn sich die Haut schält, tut es am meisten weh. Dann war der Sonnenbrand so richtig schlimm. Und der Sonnenbrand selbst? Das kommt ja dann meistens davor, oder? Sonnenbrand schmerzt auch. Nur meine Sommersprossen, die sind dann einfach nur da. Und eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass Sie draußen in der Sonne waren, oder? Oh ja, ich mag meine Sommersprossen. B ist also richtig. Und genauso schmerzfrei geht es jetzt zu unserer letzten Frage. B ist nämlich richtig. Hurra, ich bin gespannt. Wie sagt man zu einer Person, die mit ihren Worten unvorsichtig ist? Ist sie A. blass, B. fixiert oder C. unsensibel? Ich finde ja keines dieser Adjektive wirklich positiv. Ist das so? Ich weiß ja nicht. Na gut. Okay, blass zu sein ist einfach nur eine Hautfarbe. Das ist natürlich weder positiv noch negativ. Außer in Situationen, wo jemand Angst hat. Aber unvorsichtig ist die Person deshalb ja auf keinen Fall. Bleibt also nur noch B und C. Wer fixiert darauf ist, immer nur über sein Lieblingsthema zu sprechen, macht ja nichts anderes. Und manchmal ist die Person auch unvorsichtig. Aber die richtige Antwort ist C, unsensibel. Das beschreibt jemanden, der nicht gut mit den Gefühlen von anderen umgeht. Und besser, Herr Sommer, hätte ich das selbst nicht erklären können. Absolut richtig. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sommer. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Sie sind ein Stück Strandkultur in Möbelform und fast schon synonym für norddeutsche Gemütlichkeit, Strandkörbe. Mehr als 140 Jahre gibt es diese Bank mit Dach an Nord- und Ostsee schon. Wie es damit losging, erzählt Clemens Hoffmann. Strandkörbe sind eine typisch deutsche Erfindung. Sie symbolisieren mitten an einem öffentlichen Ort das kleine bisschen Mainz. Am Strand von Nord- und Ostsee bieten sie nicht nur Schutz vor Wind und Sonne, sondern auch vor Blicken und Lärm. Andererseits gibt es die Möbel nicht mehr nur zum Leihen. In einfacher Ausstattung für zwei oder in der Luxusversion mit Kühlschrank, Wi-Fi-Repeater und Massagesitzen stehen immer mehr Körbe auch auf privaten Terrassen. Seit fast 100 Jahren werden sie auf der Ostseeinsel Usedom gebaut. So, das ist die erste Bequemlichkeitsstufe. Das sind die dicken Fußstützenpolster, die wir jetzt drauflegen. Und jetzt können wir den Korb nach hinten kippen. Und dann brauchen wir bloß noch auf kräftigere Sonne warten wie jetzt. Der Sitzkomfort von heute ist im Frühsommer 1882 noch nicht so wichtig. Da bekommt der Hofkorbmacher Wilhelm Bartelmann in Rostock einen ungewöhnlichen Auftrag. Ein adeliges Fräulein wünscht sich einen Windschutz für den Strand. Die Dame hieß Elfriede von Malzahn. Sie litt unter Rheumatismus und wollte auch an kalten und windigen Tagen nicht auf ihre geliebten Strandbesuche in Warnemünde verzichten. Damals machten vor allem reiche Menschen Urlaub am Strand. Viele davon hatten gesundheitliche Motive. Heute ist es da nicht mehr ganz so ruhig wie früher. Bartelmanns erster Strandkorbversuch erinnert noch sehr an einen modifizierten Wäschekorb. Trotzdem steigt die Nachfrage nach dem bequemen Strandmöbel. 1883 baut er ein Modell für zwei Personen. Und im Sommer des gleichen Jahres eröffnet seine Frau Elise die erste Strandkorbvermietung der Welt. Auch wenn einzelne Vorläufererfindungen belegt sind, die Ära des Strandkorbs begann erst mit Meister Bartelmann. Ein Patent meldet der Handwerker jedoch nie an. Und so sind es andere, die das richtig große Geschäft machen. 1897 entwickelt Johann Falk, früher noch ein Lehrling von Bartelmann, den einen Korb für zwei Personen, dessen Rückwand sich nach hinten klappen lässt und den er schon bald in seiner eigenen Fabrik herstellt. 1925 dann eröffnet der junge Korbmachermeister Karl Martin Harder in Heringsdorf auf der Insel Usedom seine Strandkorbmanufaktur. Bis heute werden dort Strandkörbe in Handarbeit geflochten. Das macht man sozusagen im Schlaf, ne? Braucht man manchmal gar nicht hingucken. Rund 550 Meter Flechtband verarbeitet Korbmacher Ronny Sass in 4,5 Stunden zu jenem blickdichten Bauteil, das den Sitz am Meer erst zu einem intimen Blickschutz macht. Man kann sich abschotten, man sieht nichts rechts, nichts links, es ist ruhig, es ist schattig, also man kann sich richtig entspannen. Oder auch kreativ werden. Schon der Schriftsteller und Meeresliebhaber Thomas Mann meinte zum Vorteil eines Strandkorbs: Im Schutz dieses Strandkorbes, nicht wahr, sitzt man und kann schreiben, ungestört durch herumspielende Kinder und badende Leute, nicht wahr? Das Geräusch des Meeres, die Brandung, absorbiert alle menschlichen Geräusche und Störungen. Und ich hoffe, das wieder tun zu können. Selten spielt der Strandkorb in Film und Literatur eine zentrale Rolle. In Manche mögen's heiß mit Marilyn Monroe ist er eine nette Set-Idee und passt zum Strandflirt von Miami. Anders vielleicht bei offiziellen Anlässen. Aber auch diesen gibt er einen besonderen Charme. So zum Beispiel beim G8-Gipfel 2007 an der Ostsee in Heiligendamm, als Angela Merkel die Staats- und Regierungschefs fürs Gruppenbild in einem extra angefertigten Strandkorb-Neunsitzer in ihre Mitte nahm. Der wurde später für 1 Million Euro zugunsten der Organisation Ein Herz für Kinder versteigert. Rund 130.000 Strandkörbe zählen deutsche Strände heute. An der Ostsee sind sie etwas runder geflochten, an der Nordsee kantiger. Auch in Dänemark, Holland und Polen sind einzelne Exemplare zu sehen. Aber grundsätzlich hat der Strandkorb der Globalisierung getrotzt. Klar, er wird exportiert, aber er ist ein deutsches Kulturgut geblieben. Vergleichbar nur mit dem Gartenzwerg oder der Fernsehkrimiserie Tatort. Bester Beweis dafür: Wo finden moderne Fernsehkommissare die Leiche auf Sylt? Richtig geraten. In einem Strandkorb. Die Deutschen und die rote Ampel. Auch unsere Autorin wundert sich darüber, wie sich die Leute da verhalten. Aber dann entdeckt sie plötzlich unerwartete Vorteile. Ein Freund hat mir diesen Witz erzählt. Zwei Fußgänger bleiben an einer roten Ampel in London stehen. Es ist 3 Uhr nachts. Sie warten. Einer sagt: Sie sind wohl auch aus Deutschland. Ich finde den Witz sehr lustig. In den meisten Ländern ist die rote Ampel eine Empfehlung. Anders in Deutschland. Da bleiben die Leute sofort stehen, wenn es rot leuchtet, ganz egal, ob ein Auto in Sicht ist oder nicht. Wer neu im Land ist, hält das wahrscheinlich für einen Flashmob. Nur singt und tanzt dann keiner. Man bekommt höchstens einen lustigen Spruch zu hören, wenn man die Straße trotzdem überquert. Zum Beispiel: Bist du auf der Flucht vor einem Stier oder was? Tatsächlich finde ich es gar nicht so einfach, weniger deutsch zu sein. Und jedes Mal schaue ich erst einmal, ob gerade ein Monster vom anderen Ende der Straße in meine Richtung läuft. Aber auch nach 30 Jahren in Deutschland habe ich noch keines gesehen. Die Deutschen gehen trotzdem nicht. Manchmal nennen sie den Nachwuchs als Grund. Wir müssen doch ein Vorbild für die Kinder sein. Interessant. Denn so etwas höre ich natürlich nicht, wenn sie bei Kindergeburtstagen im Park Alkohol trinken oder wenn sie in den Fußgängerzonen am Samstagmittag rauchen. Auch nicht, wenn sie auf der Autobahn 200 Stundenkilometer schnell mit Lichthupe an ein Auto ranfahren, auf dem Sticker mit süßen Kindern zu sehen sind. Das mit den Kindern ist eine Ausrede. Ob denn hohe Strafen die Erklärung sind? Wohl kaum. Das Bußgeld fürs Überrotgehen beträgt nur 5 Euro und es kann ja wohl nicht alles in diesem Land auf Angst zurückzuführen sein. Ich denke, die rote Ampel ist eine Geheimwaffe. Die Deutschen trainieren damit alle ihre guten Charakteristika. Ordnung, Disziplin, der Glaube an Autorität, die berühmte deutsche Pünktlichkeit. Sie hassen es, zu spät zu kommen, aber auch zu früh. Hier hilft die Ampel dem höflichen Gast beim perfekten Timing. Sogar die Regierung heißt Ampel. Sicher kein Zufall, dass auch bei ihr die Farbe Rot dominiert. Und auch wenn Politik den Menschen selten Freude bringt, Ampeln tun es bestimmt. Ein Beispiel, das Vereinswesen. Es ist sicher an einer roten Ampel geboren, denn sobald drei Deutsche einmal zufällig zusammenstehen, ist ihr eigener Verein schon gegründet. Und nicht zu vergessen die Möglichkeit, an einer Ampel kurz Pause zu machen. So etwas wie ein Mini-Feierabend auf dem Weg vom Büro nach Hause, mitten im Straßenverkehr. Nach drei erholenden Rotphasen auf dem Nachhauseweg kann man dann zu Hause gerne noch einmal Arbeitsmails beantworten. Denn auch das macht die Ampel möglich. Effizientes Fleißigsein. Im Februar 2022 ist Laura Risso aus Italien nach Thalwil in der Schweiz gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Mein Leben in meiner norditalienischen Heimat Piemont war schön. Ich hatte einen guten Job, Freundinnen und Freunde, war in meiner Komfortzone. Aber ich bin total glücklich, dass ich jetzt in der Schweiz lebe. Denn auch nach mehr als 2 Jahren erlebe ich hier so viel Neues. Ich habe in Zürich eine Stelle als Datenanalystin gesucht, weil mein Mann dort einen Job bekommen hat. Die Entscheidung war nicht einfach, denn ich wusste ja nicht, wie alles wird. Ich musste weg von meiner Familie und meinen Freundinnen, aber ich war auch sehr neugierig. Im Februar 2022 bin ich dann zu meinem Mann nach Thalwil gezogen. Das ist eine schöne Kleinstadt in der Nähe von Zürich. In den ersten Wochen war ich wegen der Pandemie fast immer allein im Büro. Das war ein bisschen einsam, aber schon im April sind Kollegen zurück ins Büro gekommen. Ich mag unser multikulturelles Team und die internationale Atmosphäre in Zürich. Deutsch habe ich schon in Italien seit ein paar Jahren mit einer Lehrerin gelernt. In der Schweiz haben wir den Unterricht online fortgeführt. Das Schweizerdeutsch war aber ein Schock. Ich habe nicht gedacht, dass es so anders ist als Standarddeutsch. Heute verstehe ich einige wichtige Wörter, aber es ist immer noch schwer. Oft versuchen Leute mit mir Standarddeutsch zu sprechen, aber nach 10 Minuten wechseln sie ins Schweizerdeutsch. Zum Üben der Sprache lese ich viel, zum Beispiel den Roman »Der Vorleser« von Bernhard Schlink. Außerdem habe ich eine deutsche Tandempartnerin. Wir treffen uns mindestens alle 2 Wochen online und sprechen dann immer eine halbe Stunde Deutsch und eine halbe Stunde Italienisch. Kulturell ist die Schweiz nicht so viel anders als meine Heimat. Die Schweizerinnen lieben gutes Wetter. Dann sind sofort alle draußen am See oder am Fluss. Ich war am Anfang überrascht, dass die Menschen im See schwimmen. Das ist in Italien nicht üblich. Aber es ist toll. Viele Klischees über die Schweiz sind real. Es ist alles ordentlich und sauber. Züge und Busse sind immer pünktlich. Und die Naturidylle ist grandios. Aus ihrer Erfahrung hat Laura Risso noch einen Tipp. Wer Natur mag, ist in Thalwil am richtigen Ort. Im Sommer kann man im Zürichsee baden und in den Bergen wandern. Im Winter kann man Skifahren. Außerdem erreicht man nach wenigen Minuten mehrere schöne Bauernhöfe. Dort kann man frische Produkte wie Eier, Milch oder Gemüse kaufen und ein Picknick machen. Urlaub im Hotel. Hier müssen Sie sich um fast nichts kümmern. Auch wenn viele Hotels mehrsprachig arbeiten, helfen diese Wörter beim Smalltalk an der Rezeption. Wiederholen Sie nach dem Signal. Der Stadtplan. Wollen Sie sich am Urlaubsort gleich orientieren und das ohne Smartphone? Dann hilft ein klassischer Stadtplan. Die Broschüre. Was gibt es hier zu tun? Informationsmaterial dazu liegt meistens in der Lobby in Form von Broschüren. Eine Broschüre ist ein kleines Heft. Die Visitenkarte. Praktisch für die Fahrt zurück im Taxi. Die Visitenkarte ist ein kleines Kärtchen mit den Kontaktdaten des Hotels. Der Empfang. Ein anderes Wort für Rezeption ist Empfang. Die Schlüsselkarte. Beim Check-in bekommen Sie Ihre Schlüsselkarte und beim Check-out geben Sie sie zurück. Damit kommen Sie in Ihr Zimmer und manchmal auch von draußen durch die erste Tür des Hotels. Die Klingel. Ist gerade niemand am Empfang oder ist die Tür außen vom Hotel noch geschlossen, dann hilft die Klingel und hoffentlich ist gleich jemand da. Der Portier. Was für ein Service! Im Luxushotel wartet ein Portier am Eingang und öffnet Ihnen zum Beispiel die Tür des Taxis. Der Kofferwagen. Was gibt es noch im Hotel? Manche haben einen Kofferwagen. Damit transportieren Sie oder die Hotelangestellten Ihre Koffer einfach zum Zimmer. Der Lift. Mit dem Lift kommen Sie komfortabel zu Ihrem Zimmer, wenn es in einem Flur weiter oben im Hotel liegt. Lift ist ein anderes Wort für Aufzug. Der Snackautomat. Haben Sie spät nachts noch Hunger auf etwas Süßes oder Salziges, wollen etwas trinken und keine Bar ist mehr geöffnet? Dann wartet der Snackautomat in einem der Flure oder der Hotellobby auf Sie. Üben Sie. Sie hören einen Dialog. Am Ende fehlt immer einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Oh je. Wo sind die denn? Hallo! Warum rufst du denn durch die ganze Lobby? Benutz nochmal die Klingel. Dafür ist sie doch da. Ja, aber wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Der Bus ins Stadtzentrum kommt gleich. Ist hier wirklich niemand am Empfang? Niemand. Ach, der Bus. Was für ein Stress. Für den Weg zurück möchte ich definitiv das Taxi nehmen. Weißt du denn die Adresse von hier? Keine Ahnung. Nimm einfach mal eine Visitenkarte. Und am besten auch dieses Infomaterial da. Welches genau? Das zum Aquapark? Zu den Museen? Keine Ahnung. Nimm einfach alle Broschüren. Wir schauen die dann später an. Oh je, der Shuttle-Service. Der hat ja noch unsere Koffer. Haben die denn niemanden, der die für uns rausholt? Haha, du bist lustig. Hast du da am Eingang etwa einen Portier gesehen? Na ja, ich glaube, dass die ja jemanden haben, der sich um die Koffer kümmert. Hier ist ja auch ein Kofferwagen. Dann machen wir es so. Du holst die Koffer aus dem Shuttlebus und stellst sie darauf. Jemand kümmert sich dann bestimmt darum. Und warum bringen wir die nicht gleich nach oben? Und wohin? Wir haben ja gar keine Zimmernummer. Wie kann ich das denn wissen, so ganz ohne Schlüsselkarte? Stimmt. Dann machen wir es so. Ich stelle die Koffer auf den Wagen und wir holen uns noch ein, zwei Snacks und gehen. Snacks? Meinst du, die haben einen Kiosk? Nein, aber schau mal, die haben hier auch Getränke und Schokolade. Ha, niemand da, aber wenigstens ein Snackautomat. Ha, das nächste Mal möchte ich dann bitte einen Automaten für Schlüsselkarten. Pff, sowas Ärgerliches aber auch. Am 4. Juli 1954 spielt Deutschland im Fußballfinale gegen Ungarn. Keiner glaubt an eine Chance der Deutschen, aber sie gewinnen. Und das isolierte Land ist international wieder zurück. Für manche Menschen gibt es ein alternatives Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht der 23. Mai 1949, an dem in Bonn das Grundgesetz unterzeichnet wird. Nein, das wahre Gründungsdatum ist für diese Personen ein paar Jahre später, am 4. Juli 1954, dem Tag, an dem das Unmögliche Realität und Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Eigentlich ist es damals schon ein Erfolg, dass Deutschland bei dem Turnier in der Schweiz überhaupt dabei sein kann. Es ist das erste internationale Turnier seit dem Zweiten Weltkrieg. 1950, bei der Weltmeisterschaft WM in Brasilien, darf das deutsche Team noch nicht spielen. Deutschland ist in den ersten Jahren nach dem Krieg international isoliert. Bei der Qualifikation zur WM 1954 darf das Land zum ersten Mal dabei sein. Fast niemand denkt, dass die Mannschaft eine Chance hat. Das erste Spiel gegen die Türkei gewinnt sie, verliert dann aber gegen den WM-Favoriten Ungarn 3:8. Trotzdem bleibt Deutschland im Turnier und darf nach unerwarteten Siegen gegen Jugoslawien und Österreich ins Finale. Der Gegner? Wieder Ungarn. Die ungarische Nationalmannschaft wird zu dieser Zeit von vielen als bestes Team der Welt gesehen, als goldene Elf und magische Magyaren. Ihre Bilanz ist fantastisch. 32 Spiele hintereinander haben die Ungarn nicht verloren. Fast niemand denkt vor dem Spiel, dass Deutschland Weltmeister werden kann. Am Tag vor dem Finale besucht ein ungarischer Journalist den deutschen Trainer Sepp Herberger. Der Reporter fragt Herberger, ob er wirklich glaubt, dass sein Team eine Chance hat. Der antwortet, bei gutem Wetter keine Chance. Aber bei Regen sieht alles anders aus. Denn Regen, das ist Fritz-Walter-Wetter. Der Mannschaftskapitän aus Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, bekam im Zweiten Weltkrieg Malaria und hat nun immer wieder hohes Fieber. Komplett fit ist Walter deshalb nur bei Regen. Das Finale soll am 4. Juli um 17 Uhr starten. Der Tag beginnt mit warmen Temperaturen, die Sonne scheint. Am Mittag steigt das deutsche Team in den Bus, um zum Wankdorf-Stadion zu fahren. Und plötzlich fallen erste Regentropfen. Fritz-Walter-Wetter. Jetzt wissen sie, es ist möglich. Während der Regen in Bern am Nachmittag immer stärker wird, versammeln sich in Deutschland Tausende vor öffentlichen Fernsehgeräten. 1954 haben nur wenige Menschen Geld für einen eigenen Apparat. Kneipen mit Fernsehern sind voll. Auch vor Elektronikläden stehen sehr viele Leute, um das Spiel zu sehen. Die TV-Geräte in den Vitrinen zeigen es nämlich. Die meisten Fußballfans aber sind per Radio dabei. Kaum ein deutscher Sportreporter hat große Motivation, über das Finale mit der erwarteten Niederlage des Landes zu berichten. Kommentator Herbert Zimmermann wird schließlich zur Stimme des Spiels. Seine Live-Reportage ist heute ein zeithistorisches Dokument. Der Beginn des Spiels bestätigt dann auch die negativen Prognosen. Es dauert noch nicht einmal 10 Minuten, als Zimmermann nach dem 2:0 für Ungarn sagt, was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Dann aber trifft Hans Morlock zum 1:2 und kurze Zeit später Helmut Rahn zum 2:2. Nach 20 Minuten ist das Spiel ausgeglichen und der Regen wird immer stärker. Wirklich alles ist jetzt möglich. In der 84. Spielminute ruft Zimmermann die Worte ins Mikrofon, die bis heute viele Deutsche im Ohr haben. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, Tor, Tor, Tor. Das ganze Land jubelt. Das Unmögliche ist real geworden. Es ist das Wunder von Bern. Es wird das Land für lange Zeit beeinflussen. Für manche Menschen sind die Spieler und Trainer Herberger deshalb die wahren Gründerväter der Bundesrepublik. Die Sportler werden mit Bundeskanzler Konrad Adenauer und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard verglichen. Die Realität ist viel unspektakulärer. Die Spieler haben damals alle noch andere Berufe. Mit dem Fußball verdienen sie keine Millionen wie die Profis heute. Nach dem Turnier kehren sie in ihren Arbeitsalltag zurück. Auch das macht sie populär. Für die Menschen im Land haben sie großes Identifikationspotenzial. Manche sagen später, ohne das Wunder von Bern hätte es das Wirtschaftswunder nicht gegeben. Das ist sicher etwas extrem formuliert. Aber richtig ist, nach dem Gewinn der WM sind die Deutschen euphorisch. Mit einem Sonderzug fährt das Team nach Hause. In Singen, der ersten Station in Deutschland, jubeln Tausende den Spielern zu. Zum offiziellen Empfang auf dem Münchner Marienplatz kommen 100.000 Menschen. Deutschland ist zurück auf der internationalen Bühne mit einem positiven Ereignis. Das ist das eigentliche Wunder von Bern. Ein Samstagnachmittag. Zwei Freunde treffen sich zum Fußballschauen. Ist es schon losgegangen? Ja, gerade war Anstoß. Aber du hast nicht viel verpasst bisher. Na warte, immer wenn ich dazustoße, passiert gleich was. Siehst du? Siehst du? Ha, das war ein schöner Pass. Mach schon! Schieß! Warum schießt er denn nicht? Dann gib doch wenigstens ab! Was soll das denn sein? Das kann nicht sein. So wird das nie was. Was macht der denn jetzt? Die dürfen nicht. Komm, lass sie nicht. Ja, los jetzt! Ballbesitz, yes! Und jetzt wieder ganz schnell zurück. Los, schieß! Tor! Wahnsinn! So ein Glück! Unglaublich! Glück muss man auch haben, oder? Ha! Naja, wir sind aber auch ein gutes Team. Ich weiß nicht. Mal sehen? Ein Sportturnier im Stadion. In einer Damendisziplin im Laufen ist Nummer 4 aktuell noch im Vorteil. Jetzt wird es spannend. Wir sind die Nummer 4. Die Läuferin liegt gut in der Zeit und ist schon seit 2 Minuten vorne. Sie kommt auf die Zielgerade. Aber die Nummer 10 holt auf. Nummer 4, gibt Gas! Was ist denn da los? Die 4 macht schlapp. Das sieht nicht gut aus. Das kann doch nicht wahr sein. Sie hatte so viel Vorsprung. Lauf! Ich kann gar nicht hinsehen. Oh nein, die 10 kommt immer näher. Aber schau, wir sind Erster. Sie hat es gerade noch geschafft. Juhu! Und sie kann es selbst gar nicht glauben. Und Nummer 10. Unglaublich. Das war zum Schluss nochmal eine starke Leistung. Trotzdem, wir haben gewonnen. Dominieren ihre Favoriten gerade die Liga? Oder holt ihre Lieblingsathletin diesen Sommer Gold? Was ruft man im Stadion? Mit diesen Ausdrücken können Sie das Spektakel kommentieren, Emotionen zeigen und Sportstars unterstützen. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Wenn sich die Triathletin beeilen soll, sagen Sie, gib Gas. Dieser Ruf ist ähnlich wie gib Gas, passt aber zum Beispiel auch beim Boxen. Mach schon. Hier hat ein Fußballer, zum Beispiel die Nummer 7, keine Kraft mehr. Kommentieren Sie das so. Die 7 macht schlapp. So viel Adrenalin und Sie können kaum zuschauen. Ich kann gar nicht hinsehen. zeigt, wie intensiv das alles für sie ist. Ich kann gar nicht hinsehen. Mit dieser Frage konfrontieren sie ihr Team. Sie finden nämlich, es spielt gerade nicht besonders gut. Was soll das denn sein? Oh je, sie glauben nicht mehr an einen Erfolg. Sagen sie, so wird das nie was. Hat Ihr Team gewonnen? Dann rufen Sie Juhu oder, wenn Sie es kaum glauben können, unglaublich. Konnten Sie sich die Ausdrücke gut merken? Hören Sie die Instruktionen und reagieren Sie. Formulieren Sie mit den gelernten Ausdrücken nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Zeigen Sie Ihren Ärger über das Team. Was soll das denn sein? Der Spieler mit dem Ball soll schneller laufen. Mach schon! Ihre Favoritin hat immer weniger Energie. Kommentieren Sie. Sie macht schlapp. Hurra, kaum zu glauben. Hier hat nur eine Millisekunde gefehlt. Unglaublich! Sie glauben nicht mehr, dass Ihre Mannschaft noch gewinnt. So wird das nie was. Die Mannschaft hat noch eine Chance, ein Tor zu machen. Die Situation macht sie extrem nervös. Ich kann gar nichts hinsehen. Ihr Team hat gewonnen. Juhu! Wahnsinn! Viktor muss seinem Sohn noch vieles zeigen. Nicht nur über Elektronik, sondern auch über Menschen. Einen Sommer lang soll der Philosophiestudent bei seinem Vater lernen, wie Mensch und Maschine funktionieren. Viktor bringt Elektrogeräte und schließt sie an, hilft also jenen, die das selbst nicht können oder wollen. Denn Viktors Klientel ist von der schwierigen Sorte. Seinen Kundinnen und Kunden fehlt die Geduld für Probleme mit der Technik oder auch für Probleme mit Menschen. Bezahlte Auftragnehmer sollen gefälligst liefern und reparieren. Dabei ist wohl kaum eine Berufsgruppe so rar vertreten und gefragt wie die der Handwerker. Besser behandeln sollte man sie wahrscheinlich also schon. Mit Viktor als Techniker ist das aber gar nicht so einfach, denn der bringt nicht nur Technik ins Haus, sondern auch Probleme. In den Wohnungen und Häusern der Klienten verursacht er ein Chaos nach dem anderen. Zuerst vertuscht er die Probleme, und das meistens ohne Erfolg. Dann löscht er jeden kleinen Alltagsbrand mit seinen eigenen, ganz pragmatischen Methoden. Ein Mensch, ganz anders als seine Klienten. Ob sein Sohn später mal auch so einer wird? Den praktischsten Plan hat Mika nicht. Er studiert Philosophie und ist als Hilfsarbeiter nicht gerade nützlich. Zu frech ist er, aber das hat er von seinem Vater. Und dass Väter einem jungen Erwachsenen meistens unangenehm sind, ist sowieso klar. Viele der Klienten finden, dass Arbeit mit den Händen weniger wert ist, oder anders gesagt, dass sie zu gut sind dafür. Trotzdem lernen sie im Kontakt mit Viktor auch immer wieder etwas über sich selbst. Viktor bringt, liefert 8 Folgen lang Alltagskomödie direkt ins Wohnzimmer. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Geräusch. Nachwuchs. Gründungsdatum. Ausgeglichen. Vertuschen. Wissen Sie auch, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. Ein Geräusch kann man hören, Und wenn Sie klar und deutlich artikulieren, sind auch diese Buchstaben mehr als nur ein Geräusch. Geräusch. Üben Sie viel, zum Beispiel in Gesprächen mit den Jüngsten im Land? Sie lernen die Sprache sehr schnell und sind unser Nachwuchs. Nachwuchs. Wissen Sie, seit wann es diese Firma gibt? Nein? Aber wenigstens kennen Sie das Wort dazu. Gründungsdatum. Gründungsdatum. Ein Punkt für Sie und ein Punkt für mich. So ist es ausgeglichen. Ausgeglichen. Hier wollen wir nichts vertuschen, denn es soll alles klar zu hören sein. Und auch den Wortakzent soll man klar hören. Vertuschen. Vertuschen. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Vertuschen. Gründungsdatum. Geräusch. Nachwuchs. Ausgeglichen. Und fertig. Wunderbar. Danke, Dasha. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne. Tschüss.